Im Begleitkommando. Wir waren etwa 20 Kameraden und schoben in 3 Schichten rund um die Uhr Dienst. Von 6 Uhr bis 14 Uhr ging die erste Schicht, von 14 bis 22 Uhr die nächste und von 22 bis 6 Uhr die Nachtschicht. Im Dienst waren wir folgendermaßen eingeteilt: ein Diensthabender und 3 Abkommandierte, ein Läufer und 2 Kameraden im Wachdienst. Um unsere Aufmerksamkeit zu erhöhen, wurde zwischen Wach-, Telefon-, Kurier- und Läuferdiensten abgewechselt. Einer von uns hatte unten am Kücheneingang der alten Reichskanzlei an einem kleinen Tisch Posten zu beziehen. Von hier aus führte eine Treppe direkt in Hitlers Wohnung. 22 Stufen waren es. Bewacht von nur einer Person. Schon in den ersten Tagen fielen mir die spärlichen Sicherheitsvorkehrungen auf. Wenn ich meinen Dienst antrat, machte ich nämlich einen riesigen Spaziergang durch die neue und alte Reichskanzlei und konnte genau beobachten, dass die Bewachung des Staatsoberhaupts nicht gerade großgeschrieben wurde. Mittlerweile wohnte ich im Haus von Gerdas Eltern, schlief, und es sollte so bleiben, bis ich mit Gerda verheiratet war, in einer winzigen Kammer. Hatte ich also nicht in meinem Dienstzimmer übernachtet, fuhr ich morgens von Rudow aus mit der Straßenbahn bis zum Potsdamer Platz, ging dann am Leipziger Platz in das Kaufhaus Wertheim, um es am zur Vossstraße liegenden Lieferantenzugang wieder zu verlassen. Der nächstliegende Eingang in den Gebäudekomplex war dann der Zugang in die von Otto Meißner geführte Präsidialkanzlei. Im Empfangsbereich saß zwar jemand in einem Glaskasten, der hatte aber nur die übliche Informationsfunktion. Man musste sich nicht etwa ausweisen oder anmelden. Von dort aus ging es durch das Innere der neuen Reichskanzlei. Ich marschierte endlose Gänge entlang, bis hinüber in den Adjutantenflügel der alten Reichskanzlei. Den großen Empfangssaal hinter mir lassend, durchmaß ich zunächst langen Schritts die 150 Meter lange Marmorgalerie, von der Hitlers Arbeitszimmer abging, das er allerdings als solches nie genutzt hat. Es diente nur Repräsentationszwecken. Anschließend gelangte man in einen Doppelflur mit den Büros der Mitarbeiter von Hans-Heinrich Lammers, der während der gesamten Regierungszeit Hitlers Chef der Reichskanzlei war. Weiter durchschritt ich den Kuppel- und den Mosaiksaal bis zum Speisesaal und den Treppen, die hinunter zur alten Reichskanzlei führten. Deren Erdgeschoss lag, im Gegensatz zu dem der neuen Reichskanzlei, ebenerdig. In dem Übergang von der neuen zur alten Reichskanzlei befand sich die Kanzlei des Führers. Die Ecke hieß Borsigpalais. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir auf dem ganzen Weg überhaupt einmal eine Wache begegnet wäre. Keine Menschenseele war da zu sehen. Der Reichssicherheitsdienst machte Kontrollgänge, mir nicht. Mein Zimmer in der alten Reichskanzlei mit Blick auf die Wilhelmstraße lag im Adjutantenflügel keine 12 bis 15 Meter von Hitlers Privaträumen entfernt. Neben meinem Raum war eine Wäschekammer, Toilette und Dusche befanden sich auf dem Gang. In den für Bedienstete in der Reichskanzlei errichteten Wohnhäusern an der Gartenseite der neuen Reichskanzlei war zu der Zeit, als ich in das Begleitkommando aufgenommen wurde, kein Platz mehr. In den 5 Jahren bei Hitler habe ich 5 seiner Diener kennengelernt: Hermann Bussmann, Willy Arndt, Hans Junge, Fehrs und Heinz Linge. Karl Krause, sein erster Diener, hatte, als ich zum Begleitkommando kam, bereits eine andere Funktion. Hitler hatte nicht von Beginn an einen eigenen Leibdiener. Zunächst wechselten sich mit dieser Aufgabe auch immer Mitglieder vom Begleitkommando ab. Es stellte sich dann aber heraus, dass es einen geben musste, der konsequent damit beschäftigt war, sich allein darum zu kümmern, dass der Chef immer die richtige Kleidung zur Hand hatte. So wurde also ein Leibdiener angestellt, und es war zunächst der Marinesoldat Krause, der nach einer Zeitrafferausbildung an der Dienerschule in München-Pasing seinen Dienst antrat. Krause war eine recht lustige Nummer. Ich glaubte ihm sofort, wenn er erzählte, wie er mit Hitler vor dem Krieg umgesprungen sei. Einmal, so berichtete er, habe er sich vor ihm aufgebaut und in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete, gesagt: »Mein Führer, heute müssen Sie die schwarzen Schuhe tragen. Ich habe die braunen vergessen.« Als Hitler bei einer anderen Gelegenheit keine große Lust hatte, einer Einladung zu einem Opernbesuch zu folgen, fragte er Krause, was er machen solle. Der Diener schlug vor, eine Münze zu werfen. Hitler verlor. Krause holte den Ausgehanzug und der Chef fügte sich wortlos. Diese Gelassenheit verschwand mit Kriegsbeginn. Als Krause im Polenfeldzug Hitler einmal Brunnenwasser statt des immer mitzuführenden Fachingen Heilwassers reichte und auf Nachfrage auch noch log, fiel er in Ungnade. Der Leibdiener wurde zunächst in die Küche der Reichskanzlei versetzt. Auf eigenen Wunsch kam er schließlich wieder zur Marine. Irgendwann kehrte er aber zurück, nachdem Hitler sich bei der Ehefrau von Krause, die in der Reichskanzlei weiterhin beschäftigt war, nach dem Verbleib ihres Mannes erkundigt hatte. Diese wusste zu berichten, dass ihr Mann im Lazarett liege, nachdem der Zerstörer, auf dem er Dienst getan hatte, gesunken sei. Gleiches habe Krause nun insgesamt schon dreimal durchmachen müssen. Hitler holte ihn daraufhin wieder her, setzte ihn aber nicht mehr als Leibdiener ein. In meinen ersten Tagen in der Reichskanzlei hatte ich vor allem Botengänge innerhalb des Gebäudekomplexes zu erledigen. Meine Runde führte mich meistens zu Hans-Heinrich Lammers, Otto Meissner, Walter Hevel, dem Verbindungsoffizier zum Auswärtigen Amt, das von Joachim von Ribbentrop geleitet wurde, und zu Otto Dietrich, dem Reichspressechef. Seit Beginn des Krieges hatte sich der Schriftverkehr zwischen all diesen wichtigen Funktionsträgern deutlich erhöht, dies war auch mit ein Grund für meine Einstellung gewesen. Doch was, wenn ich unvermittelt Hitler, dem Chef, wie er hier nur genannt wurde, über den Weg lief? Der Gedanke ließ mich nicht los. Ich konnte mir das Zusammentreffen überhaupt nicht vorstellen, war mir sicher, in diesem Moment bestimmt irgendetwas falsch zu machen, davor hatte ich panische Angst. Alles aber bloß nicht dem Führer begegnen. Nun arbeitete und wohnte ich aber in seiner unmittelbaren Nähe. Mein neuer Kamerad, Hauptscharführer Erich Kraut, konnte meine Furcht gut nachvollziehen und gab mir den Rat, möglichst die Vorhalle zu meiden. Der Weg über den Hof und den Personaleingang sei jedenfalls sicher. Den Hinweis nahm ich dankbar an und jeden Umweg auf mich, um einer Begegnung zu entgehen. Dass diese früher oder später unvermeidlich sein würde, war mir zwar klar, aber ich redete mir ein, dass ich mich zunächst einmal in dieser neuen Umgebung ein bisschen einleben müsste, bevor ich mich dazu in der Lage fühlen würde. Tatsächlich hätte ich von mir aus nicht so bald den Mut gefunden, ein Zusammentreffen herauszufordern. Wie gut, dass es dazu dann schon bald völlig unvorbereitet kam.